بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الله عز وجل سكت إن سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, das Gleichnis, das diesseitigen Lebens ist nichts anderes als was, das wir aus dem Himmel herabkommen lassen, so dass sich die Pflanzen auf der Erde, von denen sich Mensch und Vieh ernähren, mit ihm vollsaugen, wörtlich mit ihm vermischen. Wenn sich die Erde dann schließlich in ihrer vollen Pracht zeigt, sich schmückt und ihre Bewohner meinen, sie zu beherrschen, dann kommt unser Befehl zu ihr in der Nacht oder am Tage und wir machen sie dürre, als ob sie nicht gestern noch in voller Blüte stand. So verdeutlichen wir die Zeichen für Leute, die nachdenken. Und Allah Azza wa Jalla sagt in Surat al-Kahf: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Und bringe ihnen das Gleichnis vom diesseitigen Leben. Es ist wie was, das wir vom Himmel herabkommen lassen, worauf sich damit die Pflanzen der Erde vollsaugen, auch hier wirklich vermischen, um so dann zu dürrer Spreu zu werden, die der Wind verweht. Und Allah hat Macht über alles. Und in Surat al-Hadid sagt Allah Azza wa Jalla: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Wisset, dass das diesseitige Leben nichts weiter ist als Spielzeit, Vertreib, Prunk, Angeberei, Voreinander und das Vermehren von Gut und Kindern, gleich dem Regen, dessen Pflanzen den Bauern gefallen und dann wieder verdorren, sodass du sie vergilbst siehst und vollkommen vertrocknet. Und im Jenseits gibt es strenge Strafe und Vergebung von Allah und Wohlgefallen. Und das diesseitige Leben ist nichts weiter als ein trügerischer Genuss. Eifert also um die Vergebung eures Herrn und ein Paradies, das so weit ist wie Himmel und Erde und für die bereitet wurde, die an Allah und seinen Gesandten glauben. Die an Allah und seine Gesandten glauben. Das ist die Gunst Allahs. Er gewährt sie, wem er will, und Allahs Gunst ist groß. In diesen drei Versen behandelt Allah Azza wa Jalla ein Thema oder spricht über ein Thema, das sich im Koran immer wieder wiederholt. Und um dieses Thema zu verdeutlichen, prägt er uns ein Beispiel aus unserem alltäglichen Leben. Und das ist ein durchaus üblicher Stil im Koran, was immer wieder passiert und auch in der Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dass um etwas Abstraktes, was die Leute oder was der Mensch vielleicht nicht direkt vor Augen hat, zu verdeutlichen, etwas herangezogen wird, was der Mensch in seinem alltäglichen Leben kennt. Allah Azza wa Jalla vergleicht das Leben hier mit Wasser, das vom Himmel herabkommt. Und das Leben, das man lebt, dadurch, dass es nun mal das Leben ist, das man lebt und in dem man mehr oder weniger gefangen ist, ist vielleicht etwas Abstraktes, ist etwas, das man von außen schwer betrachten kann, weil man in ihm gefangen ist. Deswegen zeigt dir Allah Azza wa Jalla etwas, was außerhalb von dir ist und sagt, das Leben, das du da lebst, ist genau wie diese Sache, die du vor deinen Augen siehst. Wie welche Sache? Wie Wasser, das vom Himmel herabkommt. worauf sich die Erde beziehungsweise, wie Allah Azzawajal sagt, die Pflanzen mit diesem Wasser vermischen und aufblühen und die Erde üppig und schön und grün wird, um darauf wieder zu vergehen. Und an der Stelle, wo vorher eine schöne Landschaft war, einen kargen Fleck zu hinterlassen, an dem du von diesem Schmuck, den du gesehen hast, nichts mehr siehst. Genau wie das menschliche Leben, so wie Allah Azzawajal einen Menschen, der nicht da war, aus dem Nichts hervorbringt und der eine bestimmte Zeit auf dieser Welt lebt und dann wieder verschwindet. Allah Azzawajal verdeutlicht uns mit diesem Beispiel etwas, was eigentlich theoretisch jeder Mensch weiß, dass das Leben vergänglich ist. Aber es ist einfach ein Unterschied zwischen theoretischem Wissen und sich dieses Wissen, das man theoretisch hat, in seinem Leben zu vergegenwärtigen und diesem Wissen entsprechend zu handeln. Und da die Tatsache, dass das Leben vergänglich ist, so einfach sie sein mag, entscheidend und wichtig ist. Und so offensichtlich es in meinem Augen so wenig Einfluss auf das Leben der Menschen hat, sieht man jemanden, der 80 Jahre alt ist, sich kleidet, als wäre 16 Jahre, sich benimmt, als wäre 12 Jahre. Die Leute, der Mensch, wenn du ihn darauf ansprichst, sagt er, ja, ich weiß, ich sterbe. Aber wenn du siehst, wie er sich verhält, ist ihm diese Tatsache nicht bewusst. Allah Azzawajal führt uns also dieses Beispiel an, um zu zeigen, dass das Leben vergänglich ist. Und zeigt uns, dass wie das Wasser vom Himmel kommt und sich mit der Erde vermischt, das Leben, das menschliche Leben, entsteht dadurch, dass sich die Seele, die von Allah Azzawajal kommt, die vom Himmel kommt, die himmlische Seele, mit dem irdischen Körper vermischt und dadurch der Mensch entsteht und wachsen kann, um stärker zu werden und ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder zu zerfallen und schwach zu werden. Das ist ein bestimmter Zeitpunkt, der Zenit, den man überschreitet, ist das 40. Lebensjahr. Der Mensch erreicht seine Vollreife mit dem 40. Lebensjahr. Das bedeutet, wenn du 40 Jahre überschritten hast, dann geht's bergab. So wie eine Frucht, die, wenn sie vollendet ist, wenn sie vollreif ist, dasselbe Wort, wenn sie vollreif ist, wird sie danach was verderben. Der Mensch kommt also aus dem Nichts, wächst, stark, um wieder zu vergehen und wieder zu nichts zu werden. Diesen selben Kreislauf kannst du deutlich beobachten, wenn du den Zyklus eines Jahres betrachtest. Wenn du siehst, wie aus den im Winter toten Bäumen im Frühjahr die Triebe schießen und alles anfängt grün zu werden und wie dieses Grün mehr wird und satter wird, bis schließlich im Sommer alles blüht, um dann im Herbst zu vergehen und im Winter wieder abzusterben. Und im nächsten Jahr aus diesen abgestorbenen Pflanzen wieder neues Leben hervorzubringen. Genau das ist das Beispiel, das Allah Azzawajal im Koran erwähnt. Das bedeutet, der Lauf der Dinge in der Natur zeigt dir nicht nur, zum einen, dass das Leben vergänglich ist, es zeigt dir auch, dass Allah Azzawajal das Leben aus dem Toten hervorbringt und wieder sterben lässt und wiederbelebt. Und das bedeutet, wenn du über den Kreislauf über ein Jahr herausgehst, das bedeutet vom Winter bis zum Frühjahr des nächsten Jahres, hast du genau das, was das menschliche Leben ausmacht, dass Allah Azzawajal dich erschaffen hat aus dem Nichts und dich am Ende wieder sterben lässt und wieder zum Leben erwecken wird. So sagt Allah Azza wa Jalla, um diese Tatsache zu verdeutlichen, dass derjenige, der aus der abgestorbenen, toten Natur wieder neues Leben hervorbringt, auch in der Lage ist, die Toten wieder zu beleben, diesen Gedanken findet man unter anderem in Surat Fussilat, wenn Allah Azza wa Jalla sagt, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Zu seinen Zeichen zählt auch, dass du die Erde leblos daliegen siehst. Wenn wir aber Wasser auf sie herabkommen lassen, regt sie sich und schwillt an. Gewiss, derjenige, der sie zum Leben erweckt, erweckt auch die Toten. Er hat zu allem die Macht. Das bedeutet, in dieser Natur findest du sowohl ein Beispiel oder ein Zeichen für die Vergänglichkeit des Lebens. Und wenn Allah Azza wa Jalla dich auf diese Vergänglichkeit aufmerksam macht oder auf diese Zeichen, auf diese Tatsache, dass das Leben vergänglich ist, aufmerksam macht, dann bedeutet das, dass es wichtig ist für dein Leben, dir diese Tatsache zu vergegenwärtigen. Und zum anderen findest du in dieser Schöpfung ein Zeichen dafür oder Zeichen dafür, dass Allah Azza wa Jalla die Toten wieder nach ihrem Tod zum Leben erwecken kann. Was das Erste angeht, dass dies vergänglich ist und dass der Mensch das in seinem alltäglichen Leben oder dieses Wissen in seinem alltäglichen Leben in irgendeiner Form umsetzen sollte, findest du zum Beispiel im Hadith von Ibn Umar radiallahu anhuma, als er sagte, oder als er sagt, أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل. Das ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Gesandte Allahs, zuerst sagt Ibn Umar, der Gesandte Allahs packte mich bei der Schulter und sagte, sei ihm diesseits wie ein Fremder oder ein Reisender, der nur vorüberzieht. Und Ibn Umar, bei dem diese Worte Eindruck hinterlassen haben, pflegte zu sagen, wenn du den Abend erreichst, erwarte nicht den Morgen, und wenn du den Morgen erlebst, erwarte nicht den Abend. Und nimm von deiner Gesundheit für deine Krankheit und von deinem Leben für deinen Tod. Nimm von deiner Gesundheit für deine Krankheit bedeutet, nutze die Kraft und die Zeit, die du hast, während du gesund bist, für das, wozu du keine Kraft mehr haben wirst, wenn du krank bist. Und für das, wofür du unter Umständen keine Zeit mehr hast, wenn du krank bist, wenn du beschäftigt bist, sowohl geistig als auch rein materiell damit beschäftigt bist, dich zu behandeln und deine Krankheit zu heilen. Das bedeutet, nutze diese Zeit, bevor du krank bist, bevor du beschäftigt sein wirst und bevor du zu schwach sein wirst, bestimmte Dinge zu tun, nutze diese Zeit, das zu tun, was du tun musst, und nutze die Zeit deines Lebens, bevor du stirbst, nutze dein Leben, denn wenn der Tod kommt, gibt es kein Zurück mehr und gibt es keine Möglichkeit, das zu machen, was du nicht gemacht hast. Über diese Erde, von der Allah Azza wa Jalla uns die Allah Azza wa Jalla als Beispiel für uns heranführt, um uns die Vergänglichkeit zu vergegenwärtigen und um uns daran zu erinnern und zu zeigen, dass er in der Lage ist, die Toten wieder zu beleben. Über diese Erde sagt Allah Azza wa Jalla, إِنَّ فِي خَلْكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Al-Imran: Gewiss, in der Schöpfung von Himmel und Erde und im Wechsel von Nacht und Tag liegen Zeichen für alle verständigen Menschen. So wie ein Zeichen in dem Beispiel, das Allah Azza wa Jalla geprägt hat für das diesseitige Leben und gesagt hat, ist nichts anderes als was, das sich vermischt und Leben hervorbringt. So liegen auch in Himmel und Erde andere Zeichen. Allah Azza wa Jalla sagt, nicht ein Zeichen, liegen Zeichen. Zeichen für verschiedene Dinge. Und diese Zeichen sind nicht für irgendjemand, sondern sind, wie Allah Azza wa Jalla sagt, für verständige Menschen. Und er beschreibt diese verständigen Menschen, indem er sagt, diejenigen, die Allah im Stehen sitzen und auf ihren Seiten liegen, gedenken und über die Schöpfung von Himmel und Erde nachsinnen. Diese Menschen gedenken Allah und denken über die Schöpfung von Himmel und Erde nach. Gedenken Allah Azza wa Jalla und sinnen über die Schöpfung nach. Und Allah Azza wa Jalla beschreibt sie damit, dass sie ihm immer zu gedenken. Denn er sagt, im Stehen, sitzend und auf der Seite liegen. Das bedeutet, in welchem Zustand diese verständigen Menschen auch sein mögen, nie werden sie davon abgelenkt, Allah Azza wa Jalla zu gedenken, sich daran zu erinnern, dass es Allah Azza wa Jalla gibt. Und nie werden sie davon abgelenkt, wenn sie die Schöpfung sehen, über diese Schöpfung nachzudenken. Und wenn sie über die Schöpfung von Himmel und Erde nachsinnen, kommen sie zu dem Ergebnis und sagen, unser Herr, du hast das alles nicht umsonst erschaffen. Wenn sie die Schöpfung anschauen, das größte und wichtigste Zeichen, Allah Azza wa Jalla sagt, in dieser Schöpfung sind Zeichen, das größte und wichtigste Zeichen, das sie erkennen und das erste, was sie sagen, es kann nicht sein, dass Allah Azza wa Jalla diese Schöpfung umsonst, ohne Grund, ohne einen bestimmten Grund, ohne einen bestimmten Schöpfungszweck, ohne den Sinn des Lebens erschaffen hat. Sinnlos. Das kann nicht sein. Sagen, unser Herr, du hast das alles nicht umsonst erschaffen, erhaben bist du. Erhaben bist du darüber, so etwas umsonst erschaffen zu haben. Das bedeutet, dass es ein Mangel ist, etwas ohne Grund zu erschaffen. Es ist die Sache, die erschaffen wurde für einen bestimmten Zweck und diesen Zweck erfüllt, ist nicht wie die Sache, die einfach sinnlos erschaffen wurde. Jeder, ein Prinzip, das aus dem alltäglichen Leben bekannt ist. Es gibt bestimmte Gegenstände im Leben, die erfüllen einfach keinen Zweck. Andenken, Souvenirs. Was bringt das? Bringt nichts. Kannst du irgendwo hinstellen, ist nutzlos. Nennen wir wie Kitsch. Die Tatsache, dass diese Dinge keinen Wert haben, verringern diese Sachen. Das bedeutet, Allah Azza wa Jalla ist erhaben darüber, etwas ohne Zweck zu erschaffen, etwas ohne Grund zu machen. Besonders etwas so Gewaltiges, wie die Schöpfung von Himmel und Erde. Sagen, wenn man das sieht, das erste Zeichen ist, es kann nicht sein, dass das ohne Grund erschaffen wurde. Und darauf sagen sie, so hüte uns vor der Strafe des Feuers. Und das ist etwas, was immer wieder im Koran vorkommt, dass es einen Art Gedankensprung gibt, dass Allah Azza wa Jalla etwas auslässt, dass man sich unter Umständen fragt, warum? Warum kommen diese zwei? Was ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden Sätzen? Unser Herr, du hast das alles nicht umsonst erschaffen. Erhaben bist du. So hüte uns vor der Strafe des Feuers. Warum? Nachdem sie erkannt haben, dass es unmöglich ist, dass Allah Azza wa Jalla Himmel und Erde ohne Zweck erschaffen hat. Warum? Nehmen sie bei ihm Zuflucht vor dem Feuer. Dieser Stil, den man immer wieder im Koran findet, zwingt denjenigen, der den Koran hört oder liest, stets mitzudenken. Allah Azza wa Jalla lässt bestimmte Gedanken aus, die offensichtlich sein sollten, die dem aufmerksamen Leser erkennbar sind. Erstens erkennbar sind, da ist was ausgelassen, hier ist ein Gedankensprung und dieser Gedankensprung ist oder muss auch nachvollziehbar sein. Hier, nachdem die nachdenklichen Menschen oder die verständigen Menschen erkannt haben, dass es einen Schöpfungszweck geben muss, ist ihm bewusst geworden, dass wenn es einen Zweck gibt, dass man diesen Zweck auch verfehlen kann. Das bedeutet, dass jemand leben kann und die jahrelang leben kann in dieser vergänglichen Welt, bevor er stirbt, und in seinem gesamten Leben unter Umständen den Zweck seiner Schöpfung nicht erfüllt. Und wenn sie das erkennen, geht ihnen sofort auf, dass derjenige, der den Zweck dieser gewaltigen Schöpfung, der auch gewaltig sein muss, denn wenn die Schöpfung gewaltig ist, wird der Zweck nicht geringer sein. Und der Zweck wird nicht geringer sein als die Zeichen, die auf diesen Zweck hindeuten. Deswegen ist ihnen klar oder wird ihnen sofort klar, dass derjenige, der diesen Zweck nicht erfüllt, verdient bestraft zu werden. Und daher nehmen sie Zuflucht bei Allah Azza wa Jalla davor, dass sie diesen Zweck unter Umständen nicht erfüllen und sagen, so hüte uns vor der Strafe. Sagen, unser Herr, du hast das alles nicht umsonst erschaffen, erhaben bist du darüber, so hüte uns vor der Strafe des Feuers. Derselbe Gedanke, dass oder dieselbe Erkenntnis, zu der die verständigen Menschen hier gelangen, wird von Allah Azza wa Jalla ausdrücklich nochmal gesagt in Surat Sort. Wenn Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, und wir haben Himmel und Erde und was dazwischen ist, nicht umsonst erschaffen. In der Ayah in Surat Al-Imran ist die Erkenntnis, dass Allah Azza wa Jalla das nicht erschaffen haben kann, umsonst erschaffen haben kann, eine Erkenntnis durch Nachdenken. Eine Erkenntnis durch die Zeichen, die in Himmel und Erde sind. Hier in diesem Vers, in Surat, sagt Allah Azza wa Jalla ausdrücklich, dass er die Himmel und Erde nicht umsonst erschaffen hat. Hier ist also ein offenbartes Zeichen, ein Zeichen der Offenbarung. Auf Arabisch eine Ayah Tanziliya. Denn sowohl die Zeichen, die in der Schöpfung sind, nennt Allah Azza wa Jalla Ayah oder Ayat, als auch die Verse des Korans, ein Vers heißt Ayah, Plural, Mehrzahl, Ayat, er benutzt dasselbe Wort. So, hier haben wir eine Ayah aus der Offenbarung, ein Vers vom Koran, der genau dasselbe sagt, worauf die Zeichen in der Schöpfung hindeuten. Nämlich, dass Allah Azza wa Jalla Himmel und Erde, die Schöpfung, nicht umsonst erschaffen hat. Er sagt, وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Und wir haben Himmel und Erde und was dazwischen ist, nicht umsonst erschaffen. Das ist, was die Ungläubigen glauben. Wehe den Ungläubigen vor dem Feuer. Diese Stelle sagt Allah Azza wa Jalla zum einen ausdrücklich, dass er Himmel und Erde nicht umsonst erschaffen hat, und zum anderen sagt er, dass diese Meinung ein Zeichen oder ein Merkmal der Ungläubigen ist. Es ist ein Merkmal der Ungläubigen, dass sie glauben, die Welt, in der sie leben, und das Leben, das sie leben, hätte keinen Zweck. Also, das ist, was die Ungläubigen glauben. Und droht ihnen, wehe den Ungläubigen vor dem Feuer. Das ist der Unterschied zwischen, oder einer der vielen Unterschiede zwischen den verständigen Menschen, die, ohne dass Allah Azza wa Jalla zu ihnen spricht, allein schon durch die Zeichen, die in der Schöpfung sind, erkennen zum Ersten, zum einen, dass es einen Zweck geben muss für die Schöpfung, und zum anderen erkennen, dass derjenige, der den Schöpfungszweck verfehlt, verdient, bestraft zu werden. Deswegen sagen sie, sagen sie, so schütze uns vor der Strafe des Feuers. Hier sagt Allah Azzawajal, das, nämlich der Glaube, dass es kein Schöpfungswerk gibt, ist, was die Ungläubigen meinen, so wehe den Ungläubigen vor dem Feuer. Das bedeutet, derjenige, der erkennt, dass es Zeichen gibt, erkennt auch, dass es das Feuer geben muss, dass es Strafe geben muss und wird inshallah ta'ala nicht bestraft werden. Derjenige, der es nicht erkennt, dass es einen Zweck gibt, erkennt auch nicht, dass es eine Abrechnung für denjenigen geben wird, der diesen Zweck nicht erkennt und wird dadurch, dass er diese Sache verkennt oder verdient, dadurch, dass er diese Sache verkennt, bestraft zu werden. Wehe den Ungläubigen vor dem Feuer. Allah sagt darauf, sollten wir etwa diejenigen, die glauben und gute Werke vollbringen, so behandeln wie jene, die Verderben auf der Erde stiften, oder sollten wir diejenigen, die sich vor Allah hüten, so behandeln wie das sinnlose Gesindel. So wie die, wie diese beiden Gruppen. Im Anbetracht der Schöpfung unterschiedlich sind. So unterschiedlich ist ihr Verhalten. Die einen glauben und tun und vollbringen frohe gute Werke. Diejenigen, die erkennen, dass dieses Diesseits einen Zweck hat, glauben und vollbringen gute Werke. Und die anderen, die das nicht erkennen, werden von Allah Azza wa Jalla damit beschrieben, dass sie diejenigen sind, die auf der Erde Verderben stiften. Auch wenn sie das selbst unter Umständen nicht als solches wahrnehmen wollen. Und er sagt, oder sollten wir diejenigen, auf der einen Seite, die sich vor Allah hüten, diejenigen, die Taqwa haben, Übersetzung von Taqwa, von Gottesfurcht, diejenigen, die sich vor Allah hüten, sollten wir diejenigen so behandeln, wie das sittlose Gesindel, wie die Fujar, so wie die beiden Gruppen unterschiedlich sind, im Angesicht der Schöpfung und die einen erkennen, dass das Leben einen Zweck hat, die anderen nicht erkennen, so unterschiedlich wird ihr Verhalten sein, so unterschiedlich wie sie sind in ihrem Verhalten, so unterschiedlich wird auch Allah Azza wa Jalla sie behandeln, wenn sie zu ihm zurückkehren. Daraufhin sagt Allah Azza wa Jalla, ein segensreiches Buch haben wir dir offenbart, damit sie über seine Verse nachdenken und die verständigen Menschen sich ermahnen lassen mögen. Nachdem Allah Azza wa Jalla erwähnt hat, dass es einen Zweck gibt, oder dass er sagt, wir haben Himmel und Erde nicht ohne Zweck erschaffen. Das ist das, was die Ungläubigen glauben. Wehe den Ungläubigen vor dem Feuer. Und nachdem er sagt, oder verdeutlicht, dass es unmöglich ist, diese beiden Gruppen gleich zu behandeln, erklärt er uns, oder sagt er uns, wo wir den Zweck finden. Er sagt, ein segensreiches Buch haben wir dir offenbart. Das bedeutet, in diesem Buch, das Allah Azza wa Jalla offenbart hat, das uns sagt, dass die Schöpfung einen Zweck haben muss, so wie die Schöpfung selbst ein Zeichen ist, dass uns das sagt. Dieses Buch, das Allah Azza wa Jalla als segensreich bezeichnet, als Mubarak. Mubarak bedeutet das bleibende Gute. Baraka ist das Gute, das bleibt, das nicht vergeht. Wir haben dieses Buch offenbart. Warum? Damit sie über seine Verse nachdenken und die verständigen Menschen sich ermahnen lassen mögen. Die verständigen Menschen, die schon über die Zeichen in der Schöpfung nachdenken oder über die Schöpfung nachdenken und die Allah Azza wa Jalla stets gedenken, diese Leute, oder für diese Leute wird dieses Buch offenbart. Das bedeutet, auf diese Leute wird dieses Buch wirken. Die anderen werden von diesem Buch nicht profitieren. So wie Allah Azza wa Jalla. Die erste Sache ist, der Zweck ist, dass man über die Verse nachdenkt und wenn man zu denen gehört, die verständig sind, lässt man sich dadurch, dass man darüber nachdenkt, ermahnen. Es gibt zwei Sachen. Es gibt Leute, die hören diese Verse und denken nicht darüber nach. Und es gibt Leute, die darüber nachdenken, aber sich nicht ermahnen lassen. Der Verständige ist derjenige, der, wenn dieses segensreiche Buch von Allah Azza wa Jalla kommt, das auf den Zweck der Schöpfung hindeutet, dass sie über die Verse, über die Zeichen, die in diesem Buch sind, nachdenken und sich von diesen Versen ermahnen lassen. Allah Azza wa Jalla, nachdem er hier in Surah Sad ausdrücklich gesagt hat, dass die Schöpfung einen Zweck hat, spricht er in Surah Al-Mu'minun oder Surah Al-Mu'minin die Ungläubigen, die eben glauben, dass es keinen Zweck hat, direkt an und sagt: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Meint ihr etwa, wir hätten euch einfach so erschaffen und ihr würdet nicht zu uns wiederkehren, nicht zu uns zurückgebracht werden? Spricht Allah Azza wa Jalla direkt diese Ungläubigen an. Die erste Sache, in Al-Imran haben wir was gesagt, haben wir gesagt, ein verständiger Mensch kommt allein dadurch, dass er die Schöpfung betrachtet, zum Ergebnis, es ist unmöglich, dass diese Schöpfung zwecklos erschaffen wurde. Und man muss diesen Zweck der Schöpfung, den Zweck seines Lebens, den Sinn seines Lebens erfüllen. In Surah Sad sagt Allah Azza wa Jalla das ausdrücklich: Wir haben Himmel und Erde nicht ohne Sinn erschaffen, und sagt, dass es ein Merkmal ist der Ungläubigen, das zu glauben, nämlich zu glauben, dass es keinen Schöpfungszweck gibt. Und hier in Surah Al-Mu'minin spricht Allah Azza wa Jalla diese Ungläubigen direkt an und sagt: Meint ihr etwa, glaubt ihr denn etwa, wir hätten euch einfach so erschaffen, ohne Grund erschaffen, und ihr würdet nicht zu uns wiederkehren? Darauf sagt Allah Azza wa Jalla: فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُمْ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Allah Azza wa Jalla sagt, nachdem er diese Frage in den Raum wirft: Meint ihr etwa, wir hätten euch einfach so erschaffen und ihr würdet nicht zu uns wiederkehren? Erhaben ist Allah, der wahre König. Keinen Gott gibt es außer ihm, dem Herrn des edlen Throns. Keinen Gott gibt es außer ihm, nichts Anbetungswürdiges gibt es außer ihm. Nichts gibt es, dem man bedingungslos gehorcht, in dem, was er befiehlt und was er verbietet, außer Allah Azza wa Jalla. Niemand hat das Recht zu befehlen, außer Allah Azza wa Jalla, und niemand hat den Anspruch, dass ihm gehorcht wird, außer Allah Azza wa Jalla. Und wem man außer Allah Azza wa Jalla gehorcht, sind Personen, von denen Allah Azza wa Jalla befohlen hat, ihnen zu gehorchen, den Gesandten, den Ulul Amr, denjenigen, die Verantwortung tragen, unter bestimmten Bedingungen, gilt natürlich da die Regel, was? Dass es kein Gehorsam im Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer gibt, den Eltern, mit derselben Einschränkung, wenn sie dir etwas befehlen, was den Befehlen von Allah Azza wa Jalla widerspricht, dann ist es dir nicht erlaubt zu gehorchen. Es bedeutet, der Gehorsam dieser Person gehört zum Gehorsam Allah Azza wa Jalla. Und das ist die Bedeutung von: Keinen Gott gibt es außer ihm. Erhaben ist Allah, der wahre König. Erhaben über was? Erhaben darüber, dass er sie einfach so erschafft. Sagt, meint ihr etwa, wir hätten euch einfach so erschaffen und ihr würdet nicht zu uns wiederkehren? Erhaben ist Allah, der wahre König. Meint ihr etwa, wir hätten euch einfach so erschaffen? Es gibt einen Zweck. Und ihr würdet nicht zu uns wiederkehren? Es gibt eine Abrechnung über den Zweck. In diesen Versen ist genau dasselbe, was die verständigen Menschen erkannt haben, ist genau dasselbe, was in Surah Sad steht, wo Allah sagt, dass er Himmel und Erde, was dazwischen ist, nicht ohne Zweck erschaffen hat, und das ist, was die Ungläubigen glauben, und danach sagt: Sollen wir die etwa wie jene behandeln? Und hier sagt er was? Meint ihr, wir hätten euch einfach so erschaffen, erstens? Und zweitens, ihr würdet nicht zu uns zurückkommen, damit wir über euch abrechnen? Erhaben ist Allah, der wahre König. Erhaben ist Allah, darüber so etwas zu machen. Darüber euch einfach so ohne Zweck zu erschaffen. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Herrn des edlen Throns. Allah nennt sich hier den Herrn des edlen Throns, da das gewaltigste, der gewaltigste Teil seiner Schöpfung sein Thron ist. In einem Hadith heißt es, dass das Verhältnis vom ersten zum zweiten Himmel ist wie ein Ring, der in die Würste geworfen wurde, und das Verhältnis zum zweiten, vom zweiten zum dritten Himmel ebenso, und vom dritten zum vierten, und vom vierten zum fünften, und vom fünften zum sechsten, und vom sechsten zum siebten, bis er schließlich sagt, und das Verhältnis vom siebten Himmel zum Thronschemel ist wie ein Ring, der in die Wüste geworfen wurde, und das Verhältnis dieses Thronschemels zum Thron von Allah ist wie ein Ring, der in die Wüste geworfen wurde. Wenn Allah also sagt, dass er der Herr über diesen gewaltigen Thron ist, versteht sich selbstverständlich, dass er auch der Herr über alles ist, was unterhalb dieses Throns ist und was kleiner ist als dieses Thron, als dieser Thron. Und weiter sagt Allah Azza wa Jalla, und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinerlei Beweise hat, der wird vor seinem Herrn, Rechenschaft ablegen müssen, oder wird vor seinem Herrn Rechenschaft abzulegen haben. Gewiss, keinen Erfolg werden die Ungläubigen haben. Allah Azza wa Jalla sagt, La ilaha illahu Rabbul Arshil Karim. Sagt uns, was dieser Schöpfungszweck ist. Nachdem er sagt, glaubt ihr etwa, werden euch einfach so erschaffen? Sagt er uns, erhaben ist er darüber, kein Gott gibt es außer ihm. Sagt uns, was der Zweck dieser Schöpfung ist und sagt, was das Ergebnis ist oder zuerst, wie man diesen Schöpfungszweck verfehlen könnte oder verfehlt. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinerlei Beweise hat, auf den keine Zeichen hinweisen, weder im Koran, weder in der Offenbarung, noch in der Schöpfung von Himmel und Erde, gibt keinen Beweis dafür, dass man irgendjemand irgendwas anders anbietet, irgendwas anders bedingungslos gehorcht, außer Allah Azza wa Jalla. Der wird vor seinem Herrn Rechenschaft abzulegen haben. Er wird vor seinem Herrn Rechenschaft abzulegen haben. Gewiss keinen Erfolg werden die Ungläubigen haben. Allah Azza wa Jalla, der, wie wir gesagt haben, in Himmel und Erde Zeichen gesetzt hat, oder vielleicht besser, Himmel und Erde und die gesamte Schöpfung zu Zeichen gemacht hat, die darauf hindeuten, unter anderem, dass das menschliche Leben vergänglich ist, die darauf hindeuten, dass das menschliche Leben trotz seiner Vergänglichkeit oder mit seiner Vergänglichkeit, wie auch immer, dass das menschliche Leben oder das Leben allgemein einen Zweck hat, und die auch auf diesen Zweck hindeuten. Über diese gewaltige Schöpfung sagt Allahu Azza wa Jal, der خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. In Surat Ghafir sagt Allah Azza wa Jalla, gewiss, die Schöpfung von Himmel und Erde ist gewaltiger als die Schöpfung des Menschen, doch die meisten Menschen wissen nicht Bescheid. Die meisten Menschen wissen es nicht. Mit Schöpfung ist hier gemeint die erste Schöpfung und die zweite Schöpfung. Das bedeutet die Schöpfung des Menschen aus dem Nichts und das Wiederbeleben der Menschen nach dem Tod. Den Menschen aus dem Nichts zu erschaffen und ihn, nachdem er gestorben ist, wieder zu beleben, ist eine Sache, die geringer ist, einfacher ist als die Schöpfung des gesamten Universums, der gesamten Schöpfung, was mit ihm ist. Warum? Weil der Mensch ein Teil, ein kleiner Teil dieser Schöpfung ist. Natürlich ist es ein Teil der Schöpfung zu erschaffen, ist einfacher oder geringer als die ganze Schöpfung zu erschaffen. Deswegen sagt Allah, gewiss, die Schöpfung von Himmel und Erde ist gewaltiger als die Schöpfung des Menschen, doch die meisten Menschen wissen es nicht, wissen nicht Bescheid, erkennen es nicht. Und Allah Azza wa Jalla sagt über diese Himmel und die Erde, von denen er sagt, ja, eindeutig sagt, ausdrücklich sagt, dass sie gewaltiger sind. Inna awadna al-amanata ala samawati wal-ubdi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sagt, gewiss, wir boten den Himmeln, der Erde und den Bergen an, die Verantwortung zu tragen. Doch sie weigerten sich, sie auf sich zu nehmen und schreckten davor zurück. Der Mensch hingegen nahm sie auf sich, gewiss, ungerecht und ahnungslos ist er. Allah Azza wa Jalla sagt, nachdem er uns in Surah Al-Rafa gesagt hat, خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَر أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ, sagt er hier, إِنَّا أَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. Gewiss, wir haben die Amana. Die Amana ist das anvertraute Gut. Wir haben es mit Verantwortung übersetzt, weil in den Büchern von Tafsir findest du, dass man sagt, dass die Erklärung von Amana ist, die 5 Gebete und alles, für wofür man belohnt oder bestraft wird. Die 5 Gebete, wegen ihrer wichtigen, großen Rolle, explizit genannt, und alles, wofür man Lohn und Strafe bezieht, verdient, Entschuldigung. Für alles, wofür man belohnt oder bestraft wird. Das ist die Amana. Das, wofür man zur Verantwortung gezogen wird. Diese Verantwortung wurden Himmel, Erde und Bergen angeboten und sie weigerten sich, sie auf sich zu nehmen. Und sie schreckten davor zurück. Sie schreckten davor zurück, für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Sie schrecken davor zurück, Aufgaben auferlegt zu kriegen, die sie entweder erfüllen oder die sie unter Umständen nicht erfüllen können und wegen denen sie zur Rechenschaft gezogen werden. Der Mensch hingegen nahm sie auf sich in seiner Ungerechtigkeit und Ahnungslosigkeit. Gewiss ungerecht und ahnungslos ist er, das heißt der Mensch. Gleichzeitig sagt Allah Azza wa Jalla in Surat Fussilat, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَاعِينَ. In Surat Fussilat sagt Allah Azza wa Jalla, dann wandte er sich dem Himmel, zu, der zu dieser Zeit noch Rauch war, und sagte zu ihm und zur Erde, komm freiwillig oder unter Zwang. Sie sagten, wir kommen freiwillig. Das bedeutet, auf der einen Seite fürchten dieser gewaltige Himmel und diese gewaltige Erde und die gesamte Schöpfung, fürchten sie, Verantwortung zu tragen. Zum anderen ergeben sie sich ihrer aufgezwungenen Rolle freiwillig. Allah Azza wa Jalla erschafft sie und sagt über sie, dass sie ihre Schöpfung gewaltiger ist als die Schöpfung von uns. Aber als er sie beruft dazu, ihre Aufgabe zu erfüllen, das bedeutet, auf ihren Bahn zu gehen und eben die Rolle einzunehmen, die Allah Azza wa Jalla für sie vorgesehen hat, ergeben sie sich in diesen Rollen freiwillig. Und wenn sich Himmel und Erde oder die ganze Schöpfung Allah Azza wa Jalla freiwillig ergibt, so ist es angebracht zu sagen, was Allah Azza wa Jalla in Surat Al-Imran gesagt hat: أَفَغَيْرَ الدِّينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Wollen Sie etwas anderes als die von Allah vorgeschriebene Religion, den von Allah Azza wa Jalla vorgeschriebenen Dien, das heißt die von Allah Azza wa Jalla vorgeschriebene Lebensweise? Sagt, ihm ergibt sich Macht, Islam, wirklich, hier, وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ihm ergibt sich, macht Islam, wer in den Himmel und auf Erden ist, freiwillig oder unter Zwang. So Allah Azza wa Jalla davor zu uns sagt, dass er zum Himmel, als er noch Rauch war, und zur Erde sagte, kommt, freiwillig oder unter Zwang. So sagt er hier, ihm ergibt sich, wörtlich macht Islam, wer in den Himmel und auf Erden ist, freiwillig oder Zwang, und zu ihm werden sie zurückgebracht. Das heißt, zu ihm werden sie zurückgebracht, damit er darüber abrechnet, darüber mit ihnen abrechnet, ob sie sich freiwillig ihm ergeben haben oder unter Zwang. In diesen Worten steckt eine Warnung für die gesamte Schöpfung, von Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm zurückzukehren. Er sagt, und zu ihm werden sie zurückgebracht. Steckt eine Warnung davor, dass irgendein Teil von seiner Schöpfung zu ihm zurückkehrt, ohne sich ihm zuvor freiwillig unterworfen zu haben, ohne ihm Islam gemacht zu haben. Und aus diesem Vers ergibt sich auch, da Allah sagt, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Wollen Sie etwas anderes als die von Allah Azza wa Jalla vorgeschriebene Religion? Wollen Sie etwa einen anderen Dien als den, den Allah Azza wa Jalla vorgeschrieben hat? Und ihm ergibt sich, was in Himmel und Erden ist. Das bedeutet, den Dien, die Religion, die Lebensweise, die Allah vorgeschrieben hat, ist, sich ihm zu ergeben. Hier kommen die beiden Sachen direkt hintereinander. Er fragt, wollt ihr etwa eine andere Religion zu ergänzen als den Islam, wo sich doch alles ihm ergibt? Wollt ihr etwa eine andere Religion als sich ihm zu ergeben, wo sich doch alles sowieso Allah ergibt, ob es ihnen gefällt oder nicht? Das bedeutet, der Dien, die Lebensweise, die Religion, die Allah Azza wa Jalla vorgeschrieben hat, ist der Islam. Und Allah Azza wa Jalla sagt über diesen Dien, den er hier als sein Dien beschreibt, den Dien von Allah, wollt ihr etwa einen anderen Dien, eine andere Lebensweise, als die Allah Azza wa Jalla vorgeschrieben hat? Hier in Surat Ali Imran, nur zwei Verse später, sagt er über diesen Dien, den Islam, وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wer eine andere Religion als den Islam begehrt, von dem wird sie niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern zählen. Davor fragt Allah, wollt ihr etwa eine andere Religion als die, die Allah vorgeschrieben hat? Und ihm ergibt sich sowieso alles, was in Himmel und Erden ist, freiwillig oder unfreiwillig oder unter Zwang. Und hier sagt er, und wer eine andere Religion sucht oder eine andere Religion begehrt als den Islam, als sich Allah zu unterwerfen, von dem wird dieses Bemühen nicht akzeptiert werden. Und er kommt zu Allah Azza wa Jalla wieder zurück. Davor heißt es, in den zwei Versen davor, und zu ihm werden sie zurückgebracht. Hier heißt es, فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ, und es wird nicht von ihm angenommen werden. Das heißt, wenn er zurückkommt, und er wird im Jenseits, wenn er zu ihm zurückkommt, zu den Verlierern zählen. Dieser Islam, den Allah Azza wa Jalla hier als seine Religion bezeichnet, und worüber wir später inshallah ta'ala oder im Folgenden inshallah ausführlich reden werden. Dieser Dien ist zum einen, sich Allah Azza wa Jalla zu unterwerfen, heißt zum einen, sich ihm zu unterwerfen durch Tawhid. Das bedeutet, sich ihm zu unterwerfen und niemand anders mit ihm oder statt ihm zu unterwerfen. Und ihm Folge zu leisten, auf Arabisch Inqiyat, durch Gehorsam und Erwählen. Und gleichzeitig bedeutet dieser Islam, diese Unterwerfung unter dem Willen von Allah auch, dass man an den Gesandten glaubt und an das glaubt, was er sagt, und ihm gehorcht, liebt und unterstützt. Wer eine andere Religion als diesen Islam begehrt, als der Islam, der bedeutet, sich Allah einzig und allein zu unterwerfen. Tawhid, und ihm zu gehorchen und ihn anzubeten, Al-Inqiyat. Und wer sich weigert, an den Propheten zu glauben und ihm zu gehorchen und zu lieben und zu unterstützen, derjenige wird dessen Bemühen von diesen Dingen abweichen, werden niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern zählen. Über diesen Dien, über diese Lebensweise sagt Allah Azza wa Jalla in Surat Al-Ma'idah: Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Sagt: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet und euch den Islam zur Religion erwählt. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet, das heißt, ich habe sie euch vervollkommen, diesen Dien habe ich euch vollkommen, erstens dadurch, durch die Herrschaft über die arabische Halbinsel. Dieser Vers wurde offenbart in der sogenannten Abschiedspilgerfahrt, kurz vor dem Tod des Propheten, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und zu dieser Zeit, das war nach der Befreiung von Mekka, und nachdem praktisch die gesamte arabische Halbinsel Muslime geworden sind, kommt dieser Vers heute, oder wird dieser Vers offenbart: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommen. Das heißt, durch die Herrschaft über die arabische Halbinsel zum einen und durch die Vollendung der Scharia, durch die Vollendung der Vorschriften. Das bedeutet, diese Religion ist komplett. Allah sagt, es ist vollständig. Und er sagt, subhanahu wa ta'ala, und meine Gnade an euch vollendet, indem ich euch von den Finsternissen der Unwissenheit und der vorislamischen Zeit der Jahiliyyah heraus ins Licht des Islams geführt habe. Und er sagt, und euch den Islam zur Religion erwählt, haltet euch also daran und weicht nicht von dieser Religion, die ich für euch erwählt habe, ab. Da Allah Azza wa Jalla in diesem Vers sagt, dass er diese Religion vervollkommend hat, oder dass er gesagt hat, dass er diese Religion vervollkommen hat, bedeutet, dass der Gesandte uns alles mitgeteilt hat, was zu dieser Religion gehört. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Er hat uns alles gesagt, was dazu gehört. Das bedeutet, was er nicht erwähnt hat, gehört nicht dazu. Warum? Die Religion ist vollkommen. Dieses Lebenssystem, das Allah Azza wa Jalla für die Geschöpfe vorgeschrieben hat, für Himmel und Erde, und zwar sich ihm zu unterwerfen. Dieses Lebenssystem ist in den für den Menschen spezifischen Vorschriften genauso vervollkommnet worden in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wie es auch für die übrigen Geschöpfe vervollkommnet wurde. Das bedeutet, die Geschöpfe, die keinen freien Willen haben, ihre Rolle und ihr Platz ist ihnen abschließend zugewiesen. Jedes Tier und jedes Lebewesen und jeder Gegenstand, den Allah Azza wa Jalla erschaffen hat, hat eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Rolle, einen bestimmten Platz, aus dem er nicht herauskommt. Abgeschlossen. Dieser Schöpfungsplan ist abgeschlossen. Und der Mensch hat eine bestimmte Position in diesem Schöpfungsplan und seine Rolle darin, beziehungsweise die Vorschriften, die seine Rolle darin regeln, sind abgeschlossen. So wie es sich aus diesem Vers ergibt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam hat das alles mitgeteilt. Was er also nicht erwähnt hat, gehört nicht dazu. Und was er erwähnt hat, das gehört dazu. Über diesen Dien, über den Islam, über diese Lebensweise sich Allah Azza wa Jalla zu unterwerfen, Islam zu machen, sagt er subhanahu wa ta'ala in Surat Rum: فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا Richte also dein Antlitz nach der Religion. Richte dein Antlitz, richte dein Gesicht nach der Religion, auf die Religion. Das bedeutet, richte dich nach der Religion. In der arabischen Rhetorik, dass man einen Teil von einer Sache erwähnt und damit die ganze Sache weint. Und hier eben der herausstechendste und der edelste, vornehmste Teil des Menschen ist sein Gesicht. Das bedeutet, wenn man sagt, richte dein Gesicht auf diese Sache, richte dein Angesicht auf diese Sache, bedeutet, richte dich als ganze Person nach dieser Sache. Allah Azzawajal sagt, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Richte also dein Antlitz, das heißt dich, nach der Religion, indem du dich von allem Falschen ab und der Wahrheit zuwendest. Das ist Hanif. Hier sagt Allah Azzawajal, Hanifa. Das ist sein Zustand, dass er Hanif ist. Richte dich nach der Religion im Zustand, Hanif zu sein. Hanif, das Wort Hanif bedeutet sich neigen. Eigentlich heißt es sich neigen. Gemeint ist sich Allah Azza wa Jalla und der Wahrheit zuzuneigen und allem Falschen abzuneigen oder sich von allem Falschen abzuweigen. Deswegen richte also dein Antlitz, das heißt dich, nach der Religion, indem du dich von allem Falschen ab und der Wahrheit zuwendest. Hanif. Auf Arabisch, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Allah Azza wa Jalla sagt, und das ist etwas, was man ergänzen muss, und bewahre damit. Das ergänzt, und bewahre damit die von Allah bestimmte Natur, die er für den Menschen vorgesehen hat. Warum muss man das ergänzen? Weil das Wort Fitra, Natur, das Wort, die Natur, die von Allah Azza wa Jalla, die Natur, die Allah für den Menschen bestimmt hat, dieses Wort ist als Objekt genannt. Das ist eine grammatikalisch siehst du daran, wie es geschrieben ist, Fitra, mit Fitra, Fitrata, yani mit Fatha, Maftuha, bedeutet, dieses Wort ist nicht im Nominativ, ist nicht mehr, das Wort ist nicht mehr vor. Das bedeutet damit, dass irgendwas passiert. Was mit dem passiert? Seine Funktion ist, dass es in diesem Satz ein Objekt ist. Fehlt ein Verb zu diesem Objekt. Das bedeutet, die von Allah bestimmte Natur, die er für den Menschen vorgesehen hat, was ist damit? Zu ergänzen, halte dich daran, bewahre sie. Verstanden? Ja. Hm. Also sagt Allah Azza wa Jalla, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Richte also dein Antlitz nach der Religion, indem du dich von allem Falschen ab und der Wahrheit zuwendest. Hanif bist. Und bewahre damit, dass du das machst, dass du der Religion zuwendest, und bewahre damit die von Allah bestimmte Natur, die er für den Menschen vorgesehen hat. Keine Veränderung gibt es an der Schöpfung Allahs. Das heißt, keine Veränderung gibt es im Dien von Allah. In der von Allah vorgeschriebenen Lebensweise. Das ist die rechte, die gerade, die aufrechte Religion. Doch die meisten Menschen wissen nicht Bescheid. Die meisten Menschen wissen es nicht. Allah Azza wa Jalla sagt uns hier was Neues, nachdem er davor uns gesagt hat, dass es Zeichen gibt dafür, dass die Schöpfung einen Zweck hat, und uns darauf hingewiesen hat, dass diese Schöpfung, dass dieser Schöpfungszweck die von ihm vorgeschriebene Lebensweise ist, der Dien, und uns gesagt hat, dass dieser Dien der Islam ist. Das bedeutet, dass die von ihm vorgeschriebene Lebensweise ist, sich ihm zu unterwerfen, so wie alles, sich, was in Himmel und Erden ist, sich ihm unterwirft, freiwillig oder nicht. Und nachdem er uns gesagt hat, dass dieser Dien, diese Lebensweise vollkommen ist, abschließend, uns abschließend offenbart wurde, nachdem er das sagt, sagt er hier als neue Information, dass das, nachdem er uns auffordert, uns uns diesem Dien zuzuwenden, uns an diesen Dien zu halten, sagt er, das ist die Natur des Menschen, die Allah Azzawajalla für den Menschen bestimmt hat. Er sagt, richte also dein Antlitz nach der Religion, indem du dich von allem Falschen ab und der Wahrheit zuwendest und bewahre damit, dadurch, dass du dich dieser Religion zuwendest, bewahre damit die Natur des Menschen. Deutlich? Bewahre die Natur, das bedeutet, dadurch, dass du dich der Religion zuwendest, bewahrst du deine Natur. Also die Natur des Menschen ist, so wie Allah Azzawajalla hier sagt, der Dien oder sich an den Dien zu halten, das bedeutet, Islam zu machen, sich Allah Azzawajalla zu unterwerfen, ein Muslim zu sein. Dieser Dien, deutlicher, sagt, oder über diesen Dien sagt Allah Azzawajalla deutlicher, beziehungsweise über diesen Dien als Lebenszweck, sagt Allah in Surat Al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Ich habe die Jinn und die Menschen zu keinem anderen Zweck erschaffen, außer mir zu dienen. Weder will ich von ihnen irgendeine Form der Versorgung, noch will ich, dass sie mich ernähren. Gewiss, Allah ist der Versorger, der über Stärke verfügt, der Standfeste. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ بِرِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Ich habe die Jinn und die Menschen zu keinem anderen Zweck erschaffen, außer mir zu dienen. Weder will ich von ihnen irgendeine Form der Versorgung, noch will ich, dass sie mich ernähren. Gewiss, Allah ist der Versorger, der über Stärke verfügt, der Standfesteste. Dieser Lebenszweck, dieser Dien, ist das, oder besser, diesen Dien zu verkünden, den Menschen über diesen Lebenszweck Bescheid zu sagen und sie darauf aufmerksam zu machen. Auch diejenigen, die diesen Lebenszweck nicht in der Schöpfung erkennen können, die Tatsache, dass sie nur dazu erschaffen wurden oder zu keinem anderen Zweck erschaffen wurden, außer Allah Azzawajalla zu dienen und sich seinem Willen zu unterwerfen, diese Aufgabe ist die Aufgabe der Gesandten. Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Al-Ma'idah, Ya ayyuha al-Rasulu balli ma unzila ilayka min Rabbik wa illam taf'al fa ma balagta risalatah wallahu ya'simuka min al-Nas inna Allah la yahdi al-Qawm al-Kafirin. O Gesandter, Allah Azza wa Jalla spricht den Propheten sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an, der sagt, O Gesandter, verkünde, was dir von deinem Herrn offenbart wurde. Und wenn du es nicht tun solltest, dann hast du seine Botschaft nicht verkündet. Und Allah schützt dich vor den Menschen. Gewiss, Allah leitet die Ungläubigen nicht auf den rechten Weg. Und in Surat Ra'd sagt er, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Dir obliegt es, spricht auch wieder den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an, sagt, dir obliegt es nur zu verkünden und uns obliegt es, über sie abzurechnen. Die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ist es also in erster Linie, den Menschen diesen oder den Zweck ihrer Schöpfung zu vermitteln. Allah sagt, deine Aufgabe ist es zu verkünden, dir obliegt es nur zu verkünden. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ. Du hast keine andere Aufgabe, als zu verkünden. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Und unsere Aufgabe ist es, über sie abzurechnen, wie sie mit dieser Verkündung umgegangen sind. Allah hat Zeichen in Himmel und Erde, oder hat Himmel und Erde selbst zu Zeichen gemacht, die in ihrer Vergänglichkeit und in allem, was in ihr ist, in ihrer Gewalt, darauf hindeuten, dass es einen Schöpfungszweck geben muss, und macht es demjenigen, der Verstand hat und verständig ist und richtig nachdenkt, möglich, aus diesen Zeichen zu erkennen, dass diese Schöpfung nur einen Schöpfer hat und dass man diesem Schöpfer unterworfen ist, ein Teil seiner Schöpfung ist und sich genauso wie alles, was in dieser Schöpfung ist, ihm zu unterwerfen hat und ihm zu gehorchen hat. Das ist ein Zeichen in der Schöpfung. Und genauso in den Zeichen seiner Offenbarung, in den Versen seiner Offenbarung, sagt er das ausdrücklich und beauftragt den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam und alle anderen Propheten vor ihm, alaihi wa sallam, beauftragt, diese Botschaft zu verkünden. Diese Botschaft zu verkünden ist aber nicht nur die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alleine. Es ist genauso die Aufgabe der gesamten Umma, der gesamten Gemeinschaft der Muslime. In einem Hadith bei Al-Bukhari heißt es, in einem Hadith von Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية. Verkündet von mir, und es auch nur ein einziger Vers sein sollte, وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج, und berichtet ruhig von dem, was Banu Israel erzählen, was die Juden erzählen, das ist kein Problem. Wala haraj, und wer absichtlich eine Lüge über mich verbreitet, wa man kadhaba alayya muta'ammidan, und wer absichtlich eine Lüge über mich verbreitet, wissentlich eine Lüge über mich verbreitet, falyatabawwa maq'adahu min an-nar, der soll sich schon mal seinen Platz im Feuer nehmen. Und jetzt sagt, verkündet von mir, und wenn es auch nur ein einziger Vers ist, damit wird die Aufgabe, die der Prophet hat, die Botschaft der Offenbarung zu verkünden, so eine Aufgabe für die gesamte Gemeinschaft der Muslime. Wenn der Prophet sagt, verkündet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sagt, verkündet, dann ist das ein Taklif. Taklif, eine Belastung, die Belastung mit einer Aufgabe, einer Verantwortung, ein Auftrag. Das ist ein Auftrag vom Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Auf Arabisch Taklif. Wenn er sagt, von mir, ist eine Ehre. Vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam etwas übermitteln zu dürfen, verkünden zu dürfen, ist eine Ehre. Und wenn es nur auch ein, und auf Arabisch Tashrif, und wenn auch nur ein einziger Vers, ist eine Erleichterung dieser Aufgabe. Deswegen sagt man, Balliru anni walau aya. Balliru taklif. Anni tashrif walau aya takhfif. Taklif wa tashrif wa takhfif. Das ist ein Auftrag, eine Aufgabe und eine Ehre. Und diese Aufgabe, die eine Ehre ist, wurde erleichtert. Und walau aya, sagt er. Walau aya. Zu dieser Botschaft vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie verkündet man diese Botschaft? Dadurch, dass man den Koran verkündet. Der Koran gehört zu der Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Und die Sachen, die er gesagt hat, ausdrücklich. Sallallahu alaihi wasallam. Oder die Sahaba von ihm erzählt haben oder von ihm verstanden haben, gehören zu der Botschaft. Und auch das, was inhaltlich zu dieser Botschaft gehört, fällt unter diesen Hadith. Das bedeutet, dass man, um diesen Befehls zu entsprechen. Nicht unbedingt den arabischen Text vom Koran, eine Person vorlesen muss, oder den Hadith in Arabisch, was unter Umständen gar nichts bringt, weil die Person, mit der man redet, unter Umständen kein Arabisch kann. Es kann sein, dass man selbst die Aya nicht weiß, den Hadith nicht weiß, die passende Aya nicht weiß, den passenden Hadith nicht weiß, aber weiß, dass diese Sache ein Teil der Botschaft vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und auch das fällt inshallah ta'ala unter. Und wenn es nur ein Vers ist. Wenn es nur ein Vers ist. Eigentlich das Wort Vers deutet darauf hin, dass damit Koran ist, gemeint ist. Aber der erste Teil, das Allgemeinere, Belliru anni, deutet darauf hin, dass die gesamte Botschaft des Islams gemeint ist. So ist. Und das ist die Aufgabe jedes Muslims, soweit er kann, so gut er kann, diese Botschaft zu verkünden und zu vermitteln. Dieser erste Teil vom Hadith ist eigentlich das, was wir wollen, aber um den Hadith ganz zu erklären, wenn er sagt, und erzählt ruhig von dem oder berichtet von dem, was Banu Israel erzählen, das ist kein Problem. Damit ist gemeint, das ist kein Problem, wenn man nicht eindeutig weiß oder es nicht sicher ist, dass es falsch ist, dass es eine Lüge ist. Wenn in den Büchern oder in den Geschichten von Banu Israel etwas vorkommt, was eindeutig dem widerspricht, was uns der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam gelehrt hat, dann ist es nicht erlaubt. Oder dann stimmt es nicht, dass es kein Problem ist, sowas zu erzählen. Dann ist es ein Problem, weil man sicher ist, dass es eine Lüge ist. Wenn es etwas ist, von dem man nicht weiß, ob es stimmt oder nicht, dann gilt der Hadith: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. Wenn euch die Leute der Schrift, Juden und der Christen, was erzählen, dann glaubt ihr nicht, bezichtigt sie, aber auch nicht der Lüge. Das ist etwas, was durchaus so sein könnte, was nicht etwas, was wir sicher wissen, widerspricht. Da gilt, erzählt's und das ist kein Problem. Im Anschluss vom Hadith sagt der Prophet, wer absichtlich eine Lüge über mich verbreitet, soll schon mal seinen Platz im Vorder annehmen. Aus diesem Grund hat zum Beispiel Al-Imam Muslim sein Buch mit einer Überlieferung, diesen letzten Teil der Überlieferung beinhaltet, hat sein Buch damit angefangen. Das bedeutet, die Gemeinschaft der Muslime hat die Pflicht, nachzuprüfen, ob diese Aussagen, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurden, auch wirklich von ihm gesagt wurden. Und es ist eine Pflicht für diese Gemeinschaft, dass einige sich darauf spezialisieren und sich damit auseinandersetzen und die anderen eben von diesem Wissen profitieren. Beide, für alle gilt, wer weiß, dass das falsch ist und es trotzdem sagt, wer weiß, dass es nicht stimmt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das oder jenes gesagt hat und es trotzdem sagt, der ist mit dieser Drohung angesprochen. Den Islam zu verkünden, ist also die Aufgabe der gesamten Ummah. Zuerst die Aufgabe des Propheten sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, zuerst seine Aufgabe und danach die Aufgabe jedes einzelnen Mitgliedes seiner Gemeinschaft so gut er kann auf seinem Niveau und soweit es in seinen Kräften steht. Und die Botschaft, der zentrale Punkt dieser Botschaft, wie wir gesagt haben, ist, dass es eine Lebensweise gibt, dass es einen Zweck gibt zuerst, dass es einen Zweck gibt in der Schöpfung. Und dass dieser Zweck für uns Menschen eine uns von Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschriebene Lebensweise ist. Und diese uns vorgeschriebene Lebensweise, Religion, Din, ist der Islam. Das heißt, sich ihm zu unterwerfen. Und sich ihm zu unterwerfen, ist die Natur des Menschen. die Allah Azza wa Jalla für den Menschen bestimmt hat, so wie er sie für die Himmel und Erde bestimmt hat, die eine, deren Schöpfung gewaltiger ist als unsere Schöpfung und die freiwillig sich, die sich zum einen freiwillig dieser Lebensaufgabe stellen und zum anderen sich weigern aus Angst vor Allah Azza wa Jalla und aus der Angst in dieser Lebensaufgabe zu versagen, weigern, Verantwortung dafür zu tragen vor Allah Azza wa Jalla, sondern sich ohne Willen sich willenlos dieser Aufgabe stellen, wohingegen der Mensch, wenn er sich dieser Aufgabe stellt, willentlich stellt. Ein Teil dieser Aufgabe ist, wie gesagt, diesen Zweck des Lebens zu verkünden. Und diese Aufgabe ist eine Aufgabe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und allen Leuten, die an ihn glauben. Dazu, dass man diese Aufgabe erfüllen kann, ist die Voraussetzung dafür, dass man diese Aufgabe erfüllen kann, ist jedoch zu wissen und zu verstehen, was dieser Zweck ist. Was der Zweck des Lebens ist. Was Islam ist. Man muss verstehen, was ist Islam, um die Leute zu dieser Botschaft zu rufen. Islam ist der Zweck des menschlichen Lebens, ist die Natur des menschlichen Lebens. Dazu muss man verstehen, was ist Islam. Und leider schenken diesem ersten Punkt und diesem wichtigen Punkt, diesem entscheidenden Punkt, viele nicht genug Aufmerksamkeit. Und finden dann immer wieder Schwierigkeiten, wenn sie darüber berichten sollen oder wenn sie Leuten versuchen zu vermitteln, was der Zweck des Lebens ist, was die von Allah Azza wa Jalla vorgeschriebene Natur ist und was der vorgeschriebene Dienst, finden sie immer wieder Schwierigkeiten, diesen Lebenszweck prägnant zu erklären. Und aus diesem Grund, insha'Allah ta'ala, wollen wir das als Vorwort für eine Serie stehen lassen zum Thema, was ist Islam? Wir wollen den Muslimen aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Gesichtspunkten zeigen, was Islam ist und die Bedeutung von Islam von verschiedenen Punkten aus zu betrachten, um eine weitere und plastischere Vorstellung bei den Brüdern und Schwestern zu vermitteln, damit sie diese Aufgabe, die ein Teil von der Religion ist, verkündet von mir, und wenn es auch nur ein Vers ist, damit sie diese Aufgabe insha'Allah ta'ala nachkommen können. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.